Und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte, und Glanz war rings um sie her. Und aus seiner Mitte und aus der Mitte des Feuers strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen, die Gestalt eines Menschen hatten sie, und vier Gesichter hatte jedes, und vier Flügel hatte jedes von ihnen. Halleluja. Und sie gingen, ein jeder, gerade vor sich hin. Wohin der Geist gehen wollte, dahin gingen sie. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Und mitten zwischen den lebendigen Wesen war ein Schein wie von brennenden Feuerkohlen. Wie ein Schein von Fackeln war das, was zwischen den lebendigen Wesen hin und her fuhr. Und das Feuer hatte einen Glanz. Und aus dem Feuer fuhren Blitze hervor. Halleluja. Und die lebendigen Wesen liefen hin und her, sodass es aussah wie Blitze. Halleluja. Und oberhalb des festen Gewölbes, das über den Häuptern der lebendigen Wesen war, befand sich, wie das Aussehen eines Saphirsteines, etwas wie ein Thron, und auf dem, was wie ein Thron aussah, oben auf ihm eine Gestalt, dem Aussehen eines Menschen gleich. Und ich sah, wie der Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat, war es von dem Aussehen seiner Hüften an aufwärts. Und von dem Aussehen seiner Hüften an abwärts sah ich etwas wie das Aussehen von Feuer. Und ein Glanz war rings um ihn her, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist. So war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Gesicht nieder und ich hörte die Stimme eines Redenden. Und Ezekiel hörte die Worte Gottes, die aus der Herrlichkeit hervorkamen, aus dem Feuer hervorkamen. Weißt du, aus Gott kommt Feuer hervor, da ist Feuer um ihn herum. Blitze gehen von ihm aus. Blitze sind Kraftwirkungen. Oh, Blitze sind Kraftwirkungen. Oh, Blitze sind Kraftwirkungen. Oh, Kraftwirkungen, prophetische Kraftwirkungen. Lieber Ezekiel, er wurde berufen zum Propheten. Unter Blitzen, unter Feuer, unter Kraftwirkungen. Weißt du, da sind Kraftwirkungen, die ausgehen vom Thron Gottes hinein in dein Leben. Da ist Berufung, die ausgeht vom Thron Gottes. Jede echte Berufung Gottes geschieht in Kraft. Kommt aus der Kraft. Kommt aus dem Feuer. Oh, oh, Jesus. Ei, ei, ei. Berührung mit den Blitzen Gottes. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, und ich sehe, wie diese Blitze Gottes auch hier im Raum ausgehen. Wie sie ausgehen. Und das sind zum Teil Berufungsblitze. Berufungsblitze, die ausgehen. Oh, Jesus. Jesus. Berufungsblitze, die ausgehen. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Berufungsblitze, die ausgehen. Prophetische Blitze, die ausgehen. Oh, oh. Jesus. Jesus, streck dich aus, streck dich aus. Oh, Shikaraman, da Karaman, du Korea, die Astondoro. Eh, Karada, das und Koraman, da Kerala. Eh, Karene, Nema, Santo, Korea, Kanondo, Rakamandoro. Eh, Karakamando, Rekamashike, Yorekamandoro. Oh, oh, oh, oh. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Und Valerie, ich sehe, wie die prophetische Salbung noch stärker auf dich kommt. Halleluja. Und das sind Kraftzuteilungen, wenn du das willst, um dich in eine neue Dimension wirklich des prophetischen Sehens und des prophetischen Wirkens hinein zu katapultieren. Das sind Blitze, die ausgehen, Kraftbefähigung, die ausgeht, wenn du es willst. Komm einfach mal einen Schritt näher. Halleluja. Fire. Oh, es geht an zu dir. Geht an zu dir. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, fire. Jesus. Keremando korabasi kalalamando rabase kalalabasi kalala. Ekalalamasho korolo bosanda lalabashi alalala. Oh, prophetic fire. Oh, prophetic fire. Oh, prophetic fire. Streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus. Oh, wenn du weißt, das ist eine prophetische Berufung auf dein Leben, dann streck dich gerade jetzt aus. Oh, das ist eine Salbung, die ausgeht. Oh, das ist eine prophetische Salbung, die ausgeht. Oh, Worte der Erkenntnis. Jesus. Oh, Jesus. Karamata kamamasa kanamato korololo. Offenbarung. Klarheit. Oh, aus deinem Innern. Oh, Jesus. Fire. Jesus. Karakamando korabasi kalamando dololo. Era lalamaso korolabasa kalala. Blitze, die ausgehen. Blitze, die ausgehen. Halleluja. Oh, Gott hat mir gezeigt, es ist wichtig, dass wir uns verbinden mit den Blitzen, die ausgehen von seinem Thron. Weil jeder Blitz, der ausgeht, ist eine Kraftwirkung. Jeder Blitz, der ausgeht, ist eine Zuteilung. Eine Berufung oder ein Wunder oder eine Offenbarung oder was auch immer es ist. Halleluja. Und gerade jetzt spüre ich einfach, wie wirklich Gott diesen prophetischen Mantel stärker auf Einzelne legt. Halleluja. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist dich da zieht, vielleicht hattest du bisher gar keine Ahnung, dass du eine prophetische Berufung hast, aber während wir gerade jetzt hier uns ausstrecken und beten, merkst du, wie das Feuer Gottes auf dich kommt, wie die Kraft Gottes auf dich kommt. Das ist ein Zeichen dafür, dass er dich berufen hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass er etwas in deinem Leben vorhat in dieser Richtung. Halleluja. Also empfang diese Zuteilung. Empfang diese Zuteilung gerade jetzt. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Receive fire. Oh, Jesus. Jesus. Oh, receive fire. Jesus. Oh, receive fire. Oh, fire, fire, fire. Jesus. Kosha karamando korabasi kalalala. Hallelujah. Kosha karamando korabasi kalalabasondoro. Oh, schreck dich aus. No, schreck dich aus. Keremasa kalamando dodoloboshi kalala. Hey, yo. Jesus. Oh, Jesus. Er hat sie in dein Leben. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, wunder dich nicht, wenn die Kraft stärker wird. Yes, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Prophetische Lobpreis. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Fire. Woo, Jesus. Hey, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Oh, oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Und ich spüre ganz besonders, dass Gott in dieser Zeit in einer besonderen Weise, und es betrifft jetzt nicht nur die prophetische Berufung, sondern dass Gott in besonderer Weise junge Leute salben möchte. Dass, weißt du, so viele junge Leute in der jüngeren Generation haben noch nie in ihrem Leben wirklich diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist und mit Feuer erlebt, wirklich diese Kraftdimension erlebt. Oh, aber er beruft in dieser Zeit eine neue Generation von Lichtträgern, von Kraftträgern, von Feuerträgern, Halleluja, von Leuten, die mit den Blitzen Gottes verbunden sind. Er ruft dich, Er ruft dich, wenn du hier bist heute Nachmittag und du bist unter 30 oder 30 oder drunter, dann ganz schnell, dann renn mal hier nach vorne, komm mal ganz schnell hier nach vorne, 30 oder drunter. Halleluja. Oh, da ist Feuer. Oh, da ist Feuer. Komm ganz schnell nach vorne, alle, die 30 oder drunter sind. Oh, Feuer. Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Kraft zu teilen. Feuer. Jesus. Jesus. Fire. Fire. Oh, Jesus. Oh, Fire. Fire. Oh, Fire. Fire. Oh, Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Oh, Jesus. Halleluja. Fire. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Füll sie. Füll sie mit deinem Feuer. Oh, Jesus. Nimm sie mit dir, Herr. Oh, Fire. Oh, Fire. Oh, komm mit deinem Feuer auf sie, Herr. Oh, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, dass ihre Worte Durchschlag haben werden, Herr, für eine Generation, Herr. Eine ganze Generation, Herr. Durchschlagende Worte, Herr. Oh, taufe sie mit Heiligen Geist und mit Feuer in Jesu Namen. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Fire. Oh, Fire. Oh, Fire. Fire, Fire, Fire. Oh, Fire. Oh, Fire. Oh, Fire. Fire, Fire, Fire. Fire, Fire, Fire. Jesus. Oh, Jesus. Danke, Vater, für dein Feuer. Danke. Oh, Jesus. Oh, Durchschlag für deine Worte. Durchschlag wie nie zuvor. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Weißt du, diese Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer macht allen Unterschied. Sie macht allen Unterschied. Vor Pfingsten war Petrus wankend in seinem Glauben. Nach Pfingsten war der Fels. Halleluja. Und seine Worte hatten einen Durchschlag, dass in einem Tag 3000 Menschen sich bekehrten. Halleluja. Oh, empfang diesen Durchschlag. Oh, empfang diesen Durchschlag. Oh, empfang diesen Durchschlag. Halleluja, wo sind noch junge Leute hier? Shakaramadolo, oh Fire, Fire, oh Fire, Fire, Fire, Fire, Fire, Fire. Oh, let it go through it, oh, go through it, in Jesus' name, let it go through it, Jesus, oh Jesus, Jesus, more Lord, oh Jesus, Fire, oh Jesus, Fire, Fire. Fire, ich sehe gerade im Geist wirklich etwas. Und ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich diese, gerade diese junge Generation, die jetzt kommt, dass er sie mit einer Kühnheit salbt, wie noch keine vorangegangene Generation. Mit einem Mangel an Menschenfurcht, wie noch keine Generation furcht. Halleluja. In Jesu Namen. Oh, mit einer Entschiedenheit, egal was Menschen sagen, egal was Menschen meinen. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Jesus. Halleluja. Halleluja. You want the fire? Fire. Fire. Oh. Oh. Fire. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Oh, oh, oh. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jetzt passt mal auf, ihr jungen Leute, ihr habt jetzt gerade das Feuer empfangen. Halleluja. Dieses Feuer ist ansteckend. Dieses Feuer ist gefährlich. Jetzt macht mal ganz schnell etwas. Dreht euch mal ganz schnell um und legt einfach irgendwo, wo ihr könnt, einfach mal drei Leuten die Hände auf und sagt einfach Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Ah, Feuer! Ah. Oh. Hey. Halleluja! Während du zum Platz gehst, leg nochmal zwei Leuten die Hände auf und sag nochmal Feuer! Feuer! Glory. Oh, glory. Glory, glory, glory, glory. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, shakara karaba shakara. Jesus. Ja. Wow. Fire! Ah! Fire! Jesus. Hallelujah. Johannes der Täufer spricht und sagt: Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße. Was gibt es jetzt da zu lachen? Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Halleluja. Oh, das ist die Verheißung. Das war die Verheißung für die ersten Jünger. Und ich sag dir, das ist die Verheißung immer noch bis heute für jeden Jünger. Und das ist die Verheißung nicht nur einmal, sondern das ist die Verheißung immer wieder. Also der Begriff Taufe, Taufe im Heiligen Geist, Taufe kommt in der Begriff Taufe im Heiligen Geist kommt in der Bibel überhaupt nur dreimal vor. Aber sehr häufig kommt der Begriff Erfüllung mit dem Heiligen Geist vor. Was ist der Unterschied? In der Sache gar nichts. Aber die Taufe ist die Bezeichnung für die erstmalige Erfüllung. Die erstmalige. Wie viele von euch sind schon mal mit dem Heiligen Geist erfüllt worden zu einem gewissen Maß? Okay. Halleluja. Wie viele von euch glauben, dass es noch weitere Erfüllungen mit dem Heiligen Geist gibt? Dass es noch andere Dimensionen gibt? Halleluja. Weißt du, manchmal begrenzen wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist darauf, dass wir sagen, okay, redest du in neuen Sprachen? Okay. Haken dran. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Super. Aber weißt du, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder die Taufe im Heiligen Geist von der Bibel her ist noch viel mehr als Zungen. Sie beinhaltet Zungen. Definitiv. Amen. Aber wie viele von euch wissen, dass es einige Christen gibt, vielleicht schläft er sogar in deinem Bett, die schon mal im Heiligen Geist in neuen Sprachen geredet haben, aber immer noch in relativ wenig Kraft Gottes marschieren in ihrem Leben. Amen. Frank Bartleman, einer der Begründer der Pfingstbewegung 1906 bis 1909 in der Azusa Street, die ja bekannt dafür war, oder für die ja das Kennzeichen geradezu war, jedenfalls nach außen, wo die Leute gesagt haben, ja, das sind diese Zungenredner. Diese Sprachenrede war das Zeichen dieser Erweckungsbewegung. Aber Frank Bartleman, einer der Begründer dieser Bewegung, sagte, die Geistestaufe besteht nicht nur aus Zungenreden, sondern es geht um eine Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer. Und dazu gehören die Zungen dazu. Amen. Ich möchte gerne zum Anfang ein Zeugnis vorlesen von einem Mann Gottes, der im Heiligen Geist getauft wurde, bereits als Kind. Aber als er 18 Jahre alt war, war er wieder neu hungrig nach Gott und hat sich ausgestreckt. Und er wurde so hungrig nach mehr vom Heiligen Geist, dass er sogar gebetet hat und gesagt hat, Herr, entweder kommst du herab zu mir und berührst mich, oder ich werde hoch zu dir kommen und dich berühren. Amen. Er schreibt hier in seinem Buch, das ist Rodney Howard Brown, er schreibt hier in seinem Buch, ich war einfach verzweifelt. Ich muss an jenem Tag wohl länger als 20 Minuten laut zu Gott geschrien haben. Urplötzlich fiel das Feuer Gottes auf mich. Es begann auf meinem Kopf und lief geradewegs zu meinen Füßen hinab. Seine Kraft brannte in meinem Körper. Das Ganze dauerte so 3 volle Tage lang. Amen. Lasst uns Hütten bauen. Er schreibt, ich befürchtete, sterben zu müssen. Ich dachte, Gott wolle mich töten. Ich dachte, er hat mein Gebet erhört. Entweder kommst du herab zu mir und berührst mich, oder ich werde hoch zu dir kommen und dich berühren. Nun kommt der tatsächliche Herr zu mir, berührt mich, tötet mich und nimmt mich zu sich. Ich betete ganz im Ernst, Herr, ich bin zu jung zum Sterben. Am 4. Tag betete ich nicht mehr, oh Herr, sende deine Herrlichkeit herab. Ich betete vielmehr, Herr, hebe sie von mir, sodass ich sie ertragen kann. Ich wurde mit dem ganzen Körper an das himmlische Elektrizitätsnetz angeschlossen. Seit jener Zeit lebt in mir der Wunsch, hinzugehen und auch andere Menschen daran anzuschließen. Mein ganzer Körper stand sozusagen in Flammen, vom Kopf bis zu den Füßen. Aus meiner Körpermitte begann ein Strom lebendigen Wassers zu fließen. Ich fing an, unkontrolliert zu lachen. Dann begann ich zu weinen und betete in anderen Sprachen. Ich war so sehr vom Wein des Heiligen Geistes berauscht, dass ich buchstäblich nicht mehr ganz ich selber war. Das Feuer Gottes durchlief mein ganzes Sein und hörte einfach nicht auf. Ich begann zu verstehen, warum wir einen verherrlichten Körper brauchen, wenn wir in den Himmel kommen. Wenn das Natürliche mit dem Übernatürlichen in Verbindung kommt, dann muss sich etwas verändern. Und es ist nicht das Übernatürliche, das sich verändert. Amen. Halleluja. Ich gehe davon aus, dass ihr alle jetzt in neuen Sprachen betet, weil heute Morgen ist es aktiviert worden, so wunderbar von Janet. Ich gehe davon aus, dass ihr alle in Sprachen betet. Und ich möchte jetzt einfach mit euch noch gemeinsam ein paar weitere Kennzeichen der Taufe oder der Erfüllung im Heiligen Geist und mit Feuer anschauen. Und ich glaube, dass wir an diesem Wochenende alle, egal ob du vorher schon in Sprachen geredet hast oder ob du schon seit 50 Jahren in Sprachen redest, aber ich glaube, dass wir alle nochmal in einer anderen Dimension aktiviert werden. Amen. Glaubst du das auch? Halleluja. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Wir gehen nochmal hin. Amen. Ich lese dir das diesmal bis Vers 13. Das erste Pfingsten, das Urbild, weißt du, das erstmalige Pfingsten, nicht das letztmalige Pfingsten, die erste Taufe im Heiligen Geist für die erste Generation von Jüngern. Wir alle brauchen die Taufe und dann brauchen wir immer wieder neue Erfüllungen. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich aber viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Das musst du dir mal geben. Also das kann nie nur so ein Windchen gewesen sein. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Ich meine, das war ein geschlossener Raum eigentlich. Vielleicht waren die Fenster offen, okay? Aber aus ganz Jerusalem liefen sie herbei. Also da war was los. Preist den Herrn. Und sie hörten die Jünger fassungslos jeden in seiner eigenen Sprache reden. Sie waren fassungslos. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden, ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Und dann werden die ganzen Nationen aufgezählt, das erspare ich euch jetzt. Es endet mit Kretern und Arabern, die gibt es heute auch noch. Und dann heißt es, doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen. Halleluja. Die haben doch nur zu viel getrunken. Weißt du, was waren die Kennzeichen dessen, was damals geschah? Und ich glaube, weißt du, ich glaube, in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir wirklich die Fülle der Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer erstens wiederentdecken, zweitens empfangen, drittens noch mehr empfangen und viertens dauerhaft darin gehen, in dem, was wir empfangen haben. Weil das ist nämlich auch sehr wichtig. Es geht nicht um Erfahrungen, sondern es geht um verwandelte Leben. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es geht nicht um Erfahrungen, sondern es geht um verwandelte Leben. Halleluja. Erstes Kennzeichen, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, heißt es hier. Sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und am Ende heißt es, und sie sagten, sie sind wie betrunken. Mit anderen Worten, offensichtlich wurden diese Jünger, die redet nicht nur in Sprachen, sondern sie wurden so erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass sie einfach, ich sag mal, überquollen. Also so wie ein Betrunkener, der voll von Wein ist oder Schnaps oder was auch immer. Und irgendwann mal ist er so voll, dass er überall, weißt du, der schwankt herum und sagt hier und da hallo und hier und hier. Und, also völlige Freiheit natürlich auch. Gell? Er macht halt auch vielleicht Dummheiten, das kann auch sein. Weil das ist ja nicht der Geist Gottes, mit dem er voll ist, sondern was anderes. Aber weißt du, offensichtlich war diese Erfüllung, die die Jünger damals erlebten, vom Äußeren her sehr ähnlich. Sonst hätten ja die Leute, die dazugekommen sind, es nicht damit verglichen. Es muss sehr, sehr ähnlich gewesen sein, diese Erfüllung. Amen. Das heißt mit anderen Worten, sie wurden erfüllt bis zu dem Maß, wo sie beherrscht wurden vom Heiligen Geist. Ich glaube, keiner dieser Jünger hätte freiwillig wie betrunken getan damals im Obersaal. Ja, das waren ja alles fromme Juden. Ja, und ich meine, okay, und es war die, was heißt es, die dritte Stunde des Tages, glaube ich, war es. Ja, 9 Uhr morgens. Ja, also keiner von denen hätte freiwillig so getan, als wäre er betrunken. Sondern offensichtlich wurden sie so übernommen, so beherrscht vom Heiligen Geist, dass einfach in ihnen nichts anderes mehr Raum hatte. Weißt du, ich sage immer so gerne, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und gleichzeitig hat noch alles mögliche andere in dir Raum, sei das Unreinheit, Sucht nach irgendwas, unkontrollierte Gedanken, Dämonen, was auch immer. All diese Dinge haben noch Raum in dir. Weißt du, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder du wurdest noch nie so erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass er wirklich die Herrschaft über deinen Körper und über dein Denken und über dein Fühlen übernommen hat. Oder aber du hast es zwar mal erlebt, aber du lebst nicht da drin. Du lebst nicht in dieser Dimension. Dann musst du reaktiviert werden. Sag mal du zu deinem Nachbarn, vielleicht musst du ja reaktiviert werden. vielleicht. Nur vielleicht. Also die biblische Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutete vollkommene Übernahme des Heiligen Geistes. Vollkommene Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es gibt zu viele Leute, die in Sprachen reden und gleichzeitig, was weiß ich, süchtig nach Drogen sind oder nach Pornografie oder unreine Gedanken nicht kontrollieren können und so weiter. Es gibt noch zu viel davon. Weißt du, was sie eigentlich brauchen? Du sagst ja Befreiung, ja sicherlich auch, aber weißt du, die Frage ist auch immer, wie kommt Befreiung? Natürlich kann Befreiung kommen, indem wir Dämonen austreiben. Und das ist auch manchmal ganz gut, damit der Heilige Geist so richtig reinkommen kann. Gleichzeitig aber glaube ich auch daran, dass wenn der Heilige Geist kommt, dann treiben sich viele Dämonen von selber aus. Amen. Daniel 9, Vers 26 heißt es, das Ende des Antichristen, da ist vom Antichristen die Rede, das Ende des Antichristen ist in einer Überflutung. Also, das. Schicki. Also, so viele Christen beschäftigen sich mit dem Antichristen und was er alles tut in der Welt. Und weißt du, du musst ja nicht weit schauen, um zu sehen, dass der Antichrist in der Welt wirkt. Du kannst es überall sehen, du kannst es in den Medien sehen, du kannst es überall im Internet, du kannst es sehen, dass der Antichrist wirkt. Aber weißt du, der Antichrist wird nicht überwunden durch die allerneueste Gebetsstrategie in erster Linie und auch nicht dadurch, dass du jetzt nochmal die super mega Hintergrundinformation über die Hintergrundinformationen des Antichristen bekommst. Ja? Sondern der Antichrist wird letztendlich besiegt in einer Überflutung. Halleluja! Habakuk 2, Vers 14, am Ende der Zeit wird die ganze Erde davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. So wie die, Habakuk 2, Vers 14, so wie die, da denken manche noch mit, Halleluja, nicht mehr lang. So wie die Wasser die Meere bedecken, steht da. So wie die Wasser die Meere bedecken, so wird die Herrlichkeit, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn die Erde erfüllen. Wie die Wasser die Meere bedecken. Überflutung. Sag mal zu deinen Nachbarn, Überflutung. Überflutung. Halleluja. Das erste Kennzeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist Überflutung. Überflutung deines inneren Menschen, Überflutung deines äußeren Menschen, wie auch immer das dann nachher aussieht. Also ich will die nicht dazu provozieren, irgendwelche Manifestationen im Fleisch zu produzieren. Aber weißt du, wenn der Heilige Geist dich übernimmt, dann kannst du nicht mehr nachdenken, welche Manifestation willst du jetzt und welche willst du jetzt nicht. Das ist zu spät dann. Zu spät, musst du dir vorher überlegen, ob du alles willst, was der Heilige Geist will. Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet Überflutung, und Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet zweitens, und es hängt direkt damit zusammen, bedeutet die Übernahme vollkommener Kontrolle durch den Heiligen Geist. Weißt du, und da ist die Sprachenrede ein wichtiger Teil, weil die Bibel sagt, das wichtigste Glied, das du hast, das wichtigste Körperteil, das du hast, ist deine Zunge. Amen. Das Wichtigste, Jakobus, kannst du es nachlesen, das wichtigste Körperteil ist deine Zunge. Es ist wie ein Steuerruder, das ganze Boot steuert. Ja, wie ein Mensch spricht, so wird er, heißt es in Sprüche. Ja. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Sprache. Das heißt, deine Zunge ist ein extrem wichtiges Körperteil. Amen. Und wovon diese Zunge kontrolliert wird, bestimmt darüber, wo du hinkommst. Amen. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir viele neue Sprachen reden. Weil deine Zunge muss kontrolliert sein vom Heiligen Geist, anstatt vom heiligen Fleisch. Amen. Ja, unter Christen ist manchmal das heilige Fleisch, weil wir versuchen dann, weißt du, wir wissen ja, wie wir uns ausdrücken müssen, also tun wir unser eigenes Fleisch heilig machen, indem wir sagen, oh, der heilige Zorn in mir ist aufgestiegen. Wo steht in der Bibel das Zorn? Heiliges. Also, verstehst du? Egal, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Halleluja. Sag mal, Kontrolle des Heiligen Geistes. Deine Zunge muss kontrolliert sein vom Heiligen Geist, deswegen ist es so wichtig, in Sprachen zu reden. Gleichzeitig ist es aber so wichtig, dass nicht nur deine Zunge kontrolliert wird, sondern dein gesamtes Denken kontrolliert wird, dass du als Person kontrolliert wirst, ja, dass du verwandelt wirst durch diese Übernahme, ich sag mal freundliche Übernahme. Ja, in der Geschäftswelt gibt es die feindliche Übernahme, ja, die eine Firma schluckt die andere, ja, ist da nicht so schön, aber im Geist gibt es die freundliche Übernahme. Der Heilige Geist will freundliche Übernahme. Amen, seid ihr heute Nachmittag bereit für freundliche Übernahme? Halleluja. Weißt du, entscheidendes Ergebnis, und da bin ich wieder bei der Erfüllung auch, entscheidendes Ergebnis, wenn der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt, das entscheidende Ergebnis ist, dass du überfließt aus allen Poren, aus deinem Mund, aus deinen Augen, aus allem, was du tust, dass du überfließt mit dem Heiligen Geist. Amen. Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss. Sag mal, Überfluss. Ja. gut. Weißt du, Leben im Überfluss, das sagt Jesus hier auch in Johannes 10, 10. Leben im Überfluss macht den Dieb unschädlich. Den, der dir rauben will, den, der dich bestehlen will, den, der dir das Leben nehmen will, den, der dich krank machen will, den, der dich depressiv machen will, den, der dich, was weiß ich, arm machen will oder sonst was. Der Heilige Geist, der Überfluss des Heiligen Geistes drängt den Dieb zurück in deinem Leben. Amen. Und weißt du, deswegen ist Überfließen im Heiligen Geist nicht nur was für Pfingsten, sondern es sollte unser Leben sein. Ich hatte das letzte Woche, ich habe das so stark gehört in meinem Herzen am Dienstag schon, für dieses Wochenende, dieses Wort freier Durchfluss. Also es geht Gott um freien Durchfluss in unserem Leben mit dieser Taufe im Heiligen Geist. Sprachenrede ist ein Ausdruck davon, freier Durchfluss. Also der Teufel versucht immer zu verstopfen. Amen. Er versucht immer, weißt du, du kannst die stärkste Erfahrung gemacht haben in deinem Leben. Aber der Teufel wird immer wieder versuchen, einen Stopfen drauf zu tun. Und deswegen glaube ich, weißt du, es sind entscheidend. Zwei Dinge sind entscheidend für Durchbruch, dauerhaften Durchbruch in deinem Leben. Erstens, ihr werdet Kraft empfangen. Und zweitens, ihr lebt weiter im Bewusstsein dieser Kraft. Halleluja. Und erstens, es gibt mehr Kraft. Und zweitens, es gibt noch stärkeres Bewusstsein. Oh, Glory. Weißt du, wie soll ich das sagen? Mir wird es auch schon langsam schwierig mit dem Denken hier um. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, da ist mehr. Also gib dich nicht zufrieden. Ich habe dir gerade dieses Zeugnis gelesen vom Rodney, um dir zu zeigen, weißt du, auch wenn du in Sprachen redest, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Ich weiß, wie ich das erste Mal im Heiligen Geist getauft wurde. Das war eigentlich ein zweistufiges Erlebnis, weil manche sagen ja, okay, also das ist wie so diese klassische pfingstliche Theologie, ja, die ist halt so, okay, du wirst von neuem geboren, Haken drunter, hast Jesus in deinem Herzen aufgenommen, Haken drunter, und dann rede in neuen Sprachen, Haken drunter. Und jetzt werd Gemeindemitglied, zahl deinen Zehnten und warte auf die Entrückung. Also es ist Stufenmodell. Als ich damals im Heiligen Geist getauft wurde, hatte ich keine Ahnung von diesem Stufenmodell, weil ich war evangelischer Theologiestudent an der Universität in Tübingen. Und für mich war klar, wer Jesus hat, der hat den Heiligen Geist und fertig. Und Sprachen, das waren für mich die Spinner. So die an denen habe ich immer in einer gewissen christlichen Zeitschrift gelesen, dass das die Gefährlichen sind. Ich war nie in einem Gottesdienst von ihnen, aber es stand in der Zeitschrift, dass das die komischen sind, also habe ich es geglaubt. Wie gesagt, ich war Theologiestudent. Und der Heilige Geist musste meinen Verstand ausnocken. Definitiv. Amen. Er hat mal zu mir gesagt, vor ein paar Jahren hat er zu mir gesagt, vielleicht 10 Jahre auch schon wieder her, hat er zu mir gesagt, Georg, ich möchte, dass du die Realität meiner Auferstehung demonstrierst in dieser Zeit, das ist schon länger als 10 Jahre her, 15. Die Realität meiner Auferstehung demonstrierst durch Zeichen und Wunder. Und damals habe ich zu Gott gesagt, Herr, warum ausgerechnet ich mit so einer Berufung? Ich bin ein Intellektueller von Haus aus. Warum ausgerechnet ich mit Zeichen und Wundern? Und dann hat Gott zu mir gesagt, gerade deshalb. Ja, er hat gesagt, gerade genau deshalb. Er hat gesagt, weil ich möchte, pass auf, ich habe es noch nicht zu Ende gesagt. Er hat gesagt, ich möchte dich zu einem Zeichen machen für den Weg, den ich den Leib Christi insgesamt, insbesondere in Europa, führen möchte, nämlich weg vom Vertrauen auf den Verstand und hin zum Vertrauen auf den Geist. Amen. Und ich sag dir, wir sind alle da auf dem Weg. Ich bin da auch immer noch auf dem Weg. Amen. Mein Taufspruch war nicht umsonst, Sprüche 3, Vers 5. Das hatten wir gestern Abend schon. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Das war nicht umsonst mein Taufspruch vor 35 Jahren oder wie viel? Oder 33? Das war nicht umsonst mein Taufspruch. Ich bin immer noch dabei. Amen. Ich bin immer noch auf dem Weg. Halleluja. Preist den Herrn. Aber mich musste der Heilige Geist damals ganz schön austricksen während meinem Studium. Weil ich war der Meinung, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt und mehr brauche ich nicht. Bis zu dem Tag, als Gott einen Mann in den Hörsaal der Universität Tübingen schickte, durch einen religionswissenschaftlichen Professor, der damals unterrichtet hat, der selber nicht gläubig war an Jesus, auch nicht geglaubt hat, was in der Bibel steht. Er hat sich selber als Atheist bezeichnet. Und eine Gemeinde in Tübingen hat ihn gefragt, sie hat gesagt, wir haben da so einen Prediger aus Malaysia, der ist ganz interessant. Wollen Sie nicht den mal Ihren Studenten vorführen, so ungefähr? Ja, so hat er das auch ein bisschen verstanden, muss man sagen. Weil er hat gesagt, also ich weiß noch genau, wie er die Einleitung gemacht hat zu dieser Vorlesung, hat er gesagt, ich bin der Meinung, es ist gut, wenn meine Studenten auch mal einen Homo religiosus kennenlernen. Sprich, einen religiösen Menschen. So hat er gemeint. Also er meinte damit einen, der wirklich das glaubt, was in der Bibel steht. Ja? Weil die waren sonst an der Uni nicht so häufig anzutreffen. Also ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Also es gab schon welche, aber du musst es suchen. Ja? Wer sucht, der findet. Aber wo ist denn der? Und so hat er ihm tatsächlich das Pult gegeben und hat ihn wirklich eine Dreiviertelstunde lang zu uns Studenten predigen lassen. Irina saß im selben Raum wie ich. Wir kannten uns damals noch nicht, aber sie saß auch in diesem Raum. Und dieser Mann hat eine Dreiviertelstunde lang nur über Wunder erzählt, die Jesus in seinem Leben getan hat. Am Anfang hat er erst mal gebetet. ich glaube auch in Sprachen, das wusste ich damals noch nicht so genau, aber irgendwie hat er gebetet und ich habe nicht alles verstanden, wie auch immer, auf jeden Fall. Und dann hat er eine Dreiviertelstunde lang nur von Wundern erzählt, die Jesus in seinem Leben getan hat. Und am Ende dieser Dreiviertelstunde habe ich mir gesagt, das, was hier an der Uni so alles gibt und was so alles gelehrt wird, ist ja ganz interessant, aber das, was dieser Mann hat, das will ich haben. Amen. Und dann bin ich abends zu ihm ins Zelt gegangen. Ich habe mich dann erkundigt, wo der da predigt. Dann bin ich da ins Zelt gegangen. Und in diesem Zelt war natürlich Lobpreis und so weiter, war ein charismatischer Gottesdienst. Ich war da natürlich vorsichtig und habe mir gesagt, okay, ich habe meine Theologie und alles klar. Und dann hat er zum Schluss gesagt, wer möchte hier im Raum, wer möchte mehr vom Heiligen Geist? Und dann dachte ich mir, okay, da kann ich mich ohne Risiko melden. Das ist immer gut, mehr vom Heiligen Geist, schadet nichts. Also er hat gesagt, okay, alle, die mehr wollen vom Heiligen Geist, kommt nach vorne. Und ich habe noch, während ich nach vorne bin, habe ich mir gedacht, ja, ich will mehr vom Heiligen Geist, aber ich werde nicht in Sprachen beten. Das war mir schon klar. So, und dann starten wir da vorne und er fing an, für uns zu beten, die wir da vorne standen. Und irgendwann mal sagt er zum Lobpreisteam, jetzt lasst uns den Herrn preisen. Und dann fingen sie an, den Herrn zu preisen. Und irgendwann mal fingen sie einfach an, da ohne irgendwie Vorankündigung, fing das Lobpreisteam an. Und dann alle eingestimmt, sangen alle in Sprachen. Und ich war einfach so, ich wollte ja mehr vom Heiligen Geist. Und ich habe nicht mehr groß nachgedacht. Und ehe ich mich's versehe, singe ich auch in Sprachen. Und in einem Moment hat Gott meine Theologie verändert. Amen. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe weiter in Sprachen geredet, unter der Dusche und in Sprachen. Dann kam mir Gedanken, dachte ich, meine Güte, ist das wirklich echt? Ist das wirklich echt? Aber irgendwas in mir hat gesagt, bete einfach weiter, sprich einfach weiter, sprich einfach weiter. Also da habe ich die Sprachen empfangen. Aber wisst ihr, in meinem Leben war es so, ich meine, das ist bei jedem ist unterschiedlich, aber in meinem Leben war es so, ich glaube, die entscheidende Zuteilung der Kraft habe ich erst ein paar Wochen später bekommen tatsächlich. Die entscheidende Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um dann eine neue Gemeinde gründen zu können, wo von Anfang an viele Wunder passiert sind und Leute sich bekehrt haben und so weiter. Die entscheidende Zuteilung habe ich erst einige Wochen später noch empfangen. Zusätzlich. Weißt du, da ist noch mehr als Sprachen. Amen. Und da war ich in meinem Stiftszimmer, ich war ja Stipendiat der Landeskirche und deswegen hatte ich ein eigenes Zimmer im evangelischen Stift in Tübingen, wo ich kostenlos wohnen durfte und kostenlos essen, das war sehr praktisch. Und ich lag in diesem Zimmer auf meiner Couch eines Nachmittags und habe mich wirklich innerlich, ähnlich wie ich es vorher vorgelesen habe, in dem Zeugnis wirklich nach Gott ausgestreckt. Ich habe gesagt, Herr, ich brauche dich, ich brauche Klarheit in meinem Leben. Ja, ich wusste, zu dem Zeitpunkt war ich mir unsicher noch, soll ich überhaupt noch Pfarrer werden in der Landeskirche oder hat Gott was anderes vor? Ich hatte schon einen Traum gehabt, wo ich im Traum gesehen habe, dass ich eine neue Gemeinde gründe und so weiter und so fort. Und ich war da wirklich in diesem Prozess der Unsicherheit. Und so habe ich mich wirklich nach Gott ausgestellt und gesagt, Herr, ich brauche dich unbedingt. Weißt du, vielleicht bist du heute Nachmittag hier und du sagst, Herr, ich brauche dich unbedingt. Also das war nicht das letzte Mal in meinem Leben, wo ich mich so ausgestreckt habe. Das ist jetzt 32 Jahre her, aber das war nicht das letzte Mal in meinem Leben, dass ich mich so ausgestreckt habe. Gesagt, Herr, ich brauche dich. Und ich lag so auf meiner Couch und ich schaue so nach oben und ja, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe mich einfach ausgestreckt nach Gott und ich habe nicht geschlafen oder so, aber plötzlich habe ich mich entspannt und drehe so meinen Kopf nach links und sehe, wie links von mir, wie der Boden meines Stiftszimmers, es war so ein Holzboden, wie dieser Boden immer weiter von mir sich entfernt plötzlich. Und ich dachte, hey, was geht da ab? Der ist immer weiter weg. Plötzlich war ein Meter Platz zwischen mir und dem Boden. Das Sofa war nur 30 Zentimeter hoch oder so. Und dann dachte ich, was ist los? Und dann schaue ich so an meinem Körper runter. Ich hatte immer noch meine Arme so. Ich lag jetzt so da. Hatte immer noch meine Arme so. Mein Körper war immer noch gerade. Aber ich schaue so an mir runter und dann stelle ich plötzlich zu meiner Überraschung fest, dass nur noch meine Fersen die Couch berühren. Und tatsächlich hing ich im 45-Grad-Winkel in der Luft. Kannst du dir vorstellen, ich war damals Theologiestudent. Ich hatte noch nie von sowas wie Levitation gehört oder irgendwas, Schweben im Geist oder irgend sowas. Ich dachte nur, wow, was geht da ab? Und bevor ich mir noch irgendwelche theologischen Gedanken machen konnte oder sonstigen Gedanken, es war nur eine Sekunde, ich habe nur gesagt, was ist los, was geht da ab? Ich sehe, ich hänge hier im 45-Grad-Winkel in der Luft, das ist gar nicht möglich, nachdem, was ich in Physik gelernt hatte. War das nicht möglich? Also was geht hier ab? Das Nächste, was ich wusste, war, dass ein Strom von wie flüssige Lava, es war Feuer und es war gleichzeitig Liebe, die von meinem Kopf an durch meinen ganzen Körper durchging, bis zu meinen Füßen und aus meinen Füßen wieder raus. Und dann ein zweites Mal, ich hing immer noch in der Luft, ein zweites Mal vom Kopf durch, ich werde es nie vergessen, durch bis zu meinen Füßen, ein drittes Mal von meinem Kopf bis zu meinen Füßen durch. Und nachdem das passiert war, wurde ich so ganz, ganz langsam wieder auf die Couch zurückgelegt. Ganz langsam. Und dann schaue ich mich so um und denke, oh, ich bin wieder da. Und habe nur gefragt, was war das? Und ich glaube, ich habe 2 Jahre lang oder so, ich glaube, ich habe die erste Person, der ich überhaupt davon erzählt habe, war dann meine Frau, als wir dann verheiratet waren. Nicht vorher. Na, vielleicht davor. Das will ich jetzt nicht behaupten. Ja, meine Frau war in unserer Verlobungszeit auch ganz schön heiß unterwegs mit dem Heiligen Geist, muss man dazu sagen. Ja. Ich kam da, das war damals die Zeit, da, wo Claudio Freis und seine Veranstaltungen hatte. Und ich kam manchmal da in das Studentenzimmer von meiner Frau. Sie hat ja auch Theologie studiert, habe sie besucht während der Verlobungszeit. Und sie lag einfach auf ihrer Couch und hat am ganzen Körper gezittert. Nur so. Und ich war der Verlobte. Und ich habe nicht gezittert. Ich muss sagen, es war mir gar nicht sehr angenehm. Ja. Wir hatten es heute schon davon, dass es manchmal unangenehm wird, wenn der Heilige Geist wirkt. Das war mir nicht angenehm. Mir war das irgendwie peinlich. Ich dachte irgendwie, was mache ich da? Ich kam mir irgendwie komisch vor. Ich saß da auf dem Stuhl daneben und meine Frau liegt auf der Couch und zittert. Meine Frau war es noch gar nicht, meine Verlobte. Liegt da auf der Couch und zittert. Was machst du da? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich traurig war, als es aufgehört hat. Es hat eine Weile gedauert, also einige Wochen, würde ich sagen. Nicht ununterbrochen die ganzen Wochen, nee, das nicht, aber schon ziemlich häufig. Halleluja. Aber weißt du, was will ich dir sagen? Es gibt so viel unterschiedliche Arten und Weisen, wie Gott uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und selbst wenn du schon vieles erlebt hast, und ich habe die letzten 32 Jahre auch noch vieles weitere erlebt an Erfüllungen mit dem Heiligen Geist und Zuteilungen der Kraft und außer Kontrolle geraten im Heiligen Geist und sonstige Geschichten. Ja, aber ich sag dir, mit jedem Mal, wo du mehr erlebst, stellst du fest, es gibt immer noch mehr. Amen. Weißt du, da ist immer noch mehr. Und gleichzeitig ist auch so wichtig, weißt du, und das musst du auch wirklich lernen, auch durch schmerzhafte Prozesse hindurch in den 90er Jahren, es ist wichtig zu lernen, kontinuierlich in dem zu gehen, was wir bereits haben. Weißt du, ich war da mächtig erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Ich habe in Sprachen geredet. Ich habe diese Taufe, ich würde mal sagen, mit Liebe und Feuer erlebt, ja? Sogar schwebend. Ja? Warum auch immer, ja? Keine Ahnung. Verstehst du? Und trotzdem hat der Teufel es zwischendurch im Laufe der Jahre immer mal wieder geschafft, wirklich ein Stopfen da drauf zu machen. Und das ist das, was ich gerade gelesen habe in Johannes 10, Vers 10. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Amen. Das heißt mit anderen Worten, wir als Christen sollten Überfließer sein, was den Heiligen Geist angeht. Also bei uns sollte es immer überfließen. Also wir gehen nicht von Erfahrung zu Erfahrung, sondern wir gehen von Überfließen zu Überfließen. Und wenn du an diesem Wochenende neue Kraftzuteilungen, neue Salbungen, neue Erfüllungen mit dem Heiligen Geist erlebst, also dann geht es nach diesem Wochenende darum, in dieser Dimension zu leben, weiter zu leben, nicht mehr zuzulassen, dass der Teufel dir diesen Durchfluss verstopft. Freier Durchfluss ist das Motto in dieser Zeit. Weißt du, wenn jeder Christ in Deutschland allein, also ich meine, es sind ja auch Schweizer da und Österreicher, also nehmen wir die auch noch dazu und Franzosen und ja, egal, also jeder Christ in Europa von mir aus oder auf der ganzen Welt, egal. Aber es reicht schon aus, weißt du, wenn nur, ich sage mal so, wenn nur jeder Christ, der in Filderstadt wohnt, wirklich überfließt mit dem Heiligen Geist. Weißt du, und das bedeutet, dass es nach außen geht. Amen. Das bedeutet, dass Kraft auf deinen Worten ist. Das bedeutet, dass du kühn bist. Ich werde morgen noch ein paar Worte vielleicht auch dazu sagen. Weißt du, das bedeutet einfach, dass etwas aus dir hervorkommt. Das bedeutet, dass, weißt du, dass bei dir das Stopfen draußen ist. Weißt du, dass du nicht mehr groß überlegen musst, bevor du für einen Kranken betest, wenn jemand dir sagt, hey, ich bin krank, sondern dass aus dir hervorkommt, hey, kann ich für dich beten? Oder dass, wenn jemand sagt, hey, ich habe da ein Problem, dass du sagst, hey, kann ich für dich beten? Kann ich dir die Hände auflegen? Dass du, wenn du keine Ahnung, wenn jemand irgendwie dir irgendeine Geschichte erzählt aus seinem Leben, wo alle möglichen Probleme drin sind, dass das Erste, was aus dir herauskommt, dass du sagst, hey, kann ich dir eine gute Botschaft weitergeben? Das Evangelium. Amen. Weißt du, wir sind bestimmt, Überfließer zu sein. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Überfließer. Es gibt Überflieger im Natürlichen und dann gibt es Überfließer im Geistlichen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir diesen Überfluss, dass wir nicht zulassen, weißt du, dass wir uns bewusst machen, dieser Überfluss ist in uns. Also selbst wenn du nur ein klein bisschen Heiligen Geist empfangen hast, vielleicht sagst du, ja, ich habe nur so eine kleine Erfahrung gehabt. Manchmal kommen Leute zu mir, die mich diese Geschichte erzählen haben hören, wie ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und dann sagen sie, ja, Pastor Georg, wenn ich nur so eine Erfahrung gehabt hätte wie du, dann wäre ich auch stärker mit Gott unterwegs. Aber weißt du, das ist nicht der Punkt. Du brauchst nicht eine Erfahrung wie ich brauche auch nicht eine Erfahrung wie du. Sondern wir brauchen alle unsere Erfahrung und dann ist entscheidend, dass wir uns bewusst machen, wir haben, was es braucht und es fließt aus uns hervor und wir lassen es einfach raus und wir lassen nicht mehr zu, dass wir mit weniger gedeckelt werden, dass wir auf einem niedrigeren Niveau gedeckelt werden. Halleluja! Weißt du, was kann dich deckeln? Was kann dich deckeln? Ich fange mal bei dir an. Deine Gefühle. Deine Gefühle, wenn du am Montagmorgen aufwachst nach dieser Konferenz. Vielleicht brummt dir noch ein bisschen der Schädel. Wie auch immer. Keine Ahnung, aber du wachst auf. Fühlst du dich dann sofort so, dass du sagst, wow, hier kommt der Überfließer des Heiligen Geistes. In mir ist die Power, in mir ist die Kraft. Fühlst du dich immer so? Wer von euch fühlt sich jeden Tag so? Ich war jetzt in Coburg und habe die Frage auch gestellt und da hat sich tatsächlich eine Frau gemeldet. Ich habe gesagt, leg mir die Hand auf nach dem Gottesdienst. Amen. Ich kann es noch nicht von mir behaupten. Amen. Aber weißt du, der entscheidende Punkt ist nicht das, ob du dich immer so fühlst, dass da Power in dir ist, sondern der entscheidende Punkt ist, dass du glaubst, dass da Power in dir ist. Jesus hat gesagt, diejenigen, die glauben, an mich glauben, wie die Schrift gesagt hat, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Johannes 7, 38. Amen. Das heißt, entscheidend ist nicht deine Gefühle, entscheidend sind auch nicht deine Gedanken. Also da kommen die Zweifel. Ja, damals, meine Güte, da hatte ich so eine tolle Erfahrung. Aber was ist heute? Alles ist trocken. Oh, alles ist trocken. Ja, vielleicht fühlt sich's gerade irgendwie trocken an, warum auch immer. Weil du zugelassen hast, dass das gedeckelt worden ist. Weil du nicht im Überfluss geblieben bist. Ja, sagst du, ja, aber da kamen diese Umstände, da war diese Schwierigkeit. Ja, weißt du, in diesem allen hat Paulus gesagt, sind wir mehr als Überwinder. Wie bist du ein Überwinder? Indem du auf den Durchfluss gehst, indem du auf das gehst, was in dir drin ist. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja. Umstand hin, Umstand her. Der Fluss des Geistes in dir ist stärker und er kommt hervor. Lachen ist sehr wichtig dabei. Weißt du, der im Himmel thront, lacht, heißt es im Wort Gottes, Psalm 2. Der im Himmel thront, lacht. Wer von euch thront im Himmel mit Jesus? Epheser 2, Vers 6, versetzt an himmlische Orte. Was das heißt, Umstände kommen. Weißt du, ich habe mir es zum Lebensstil gemacht. Und ich sage nicht, dass es mir immer schon 100% gelingt. Vielleicht manchmal erst auf den zweiten Gedanken oder auf den dritten Gedanken, dass man plötzlich kommt, hey, Moment mal, du hast so einen Umstand, der will dich bedrücken, der will dich irgendwie beschweren, da wollen Gedanken kommen. Also, lass uns einfach höher gehen. Der im Himmel thront lacht. Ha, ha, ha, ha, ha. Also, Und dann kannst du diesen Flow in dir aktivieren. Da ist dieser Flow. Weißt du, dieser Flow der Freude ist da. Ja, manche sagen, ja, vor 30 Jahren, als Toronto war, da waren wir alle in der Freude. Und jetzt, wo ist es jetzt? Also der Flow ist immer noch in dir. Amen. Halleluja. Und wenn du sagst, ja, als Toronto war, da war ich noch nicht mal geboren, dann sage ich dir, wenn der Heilige Geist auf dich gekommen ist, dann ist der Flow immer noch in dir. Und dann ist er heute in dir. Und dann ist er jetzt in dir. Und dann ist Freude in dir. Und dann ist es im Überfluss in dir. Halleluja. Oh, Glory. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Amen. Da ist ein Strom, der ausgeht vom Himmel. Und dieser Strom fließt in dir. Jesus hat gesagt, wer von mir trinkt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Also mit anderen Worten, der wird nicht mehr sagen müssen, oh, wo kriege ich frischen Stoff her? Oh, ich glaube, ich muss mal wieder zu Glory Life nach Filderstadt und wieder frischen Stoff holen. Ja, das ist gut, wenn du hierher kommst, aber weißt du, wir predigen dir Bewusstsein. Amen. Wir predigen dir für jeden Tag. Wir sagen dir, hey, auch egal, wenn du in Buxtehude bist oder was auch immer, in Himmelhochschwanstein oder sonst was. Wo das jetzt herkam, weiß ich auch nicht. Aber okay. Also, da ist dieser selbe Fluss in dir. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, in dessen Innersten wird dieses Wasser eine Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Amen. Wie viele von euch wissen, dass eine Quelle nicht gestoppt werden kann? Mach einen Stopfen auf eine Quelle drauf. Früher oder später, irgendwo kommt es raus. Vielleicht an der Seite, vielleicht irgendwo, keine Ahnung. Aber irgendwo kommt es raus. Weißt du, es ist ganz einfach. Manchmal sagen Christen zu mir und sagen, ja, die Leute sind alle nicht offen, die wollen einfach nicht das Evangelium hören. Weißt du, wenn in dir eine Quelle ist, die sprudelt, dann wird sie immer irgendwo einen Ausfluss finden. Dann fließt sie halt dahin. Oh, da wird sie geblockt. Okay, will ich nicht, will ich. Ja, du kannst nicht anders. Dann fließt sie dahin. Dann fließt sie dorthin. Und irgendwann mal fließt sie zu den Hecken und Zäunen. Wie Jesus schon gesagt hat. Und da wird sie genommen, die Quelle. Halleluja. Amen. Du wirst immer einen Ort finden, wo das Wasser genommen wird, das du hast, solange du es fließen lässt. Halleluja. Sagst du, ja, in Deutschland ist keiner offen. Ja gut, dann geh nach Afrika und lass dort fließen. Auch okay. Aber lass fließen. Amen. Ich bleibe in Deutschland. Halleluja. Vorerst. Ich gehe auch in die Schweiz, ja. Ich gehe sowieso überall hin, aber momentan bleibe ich wohnen in Deutschland, okay? Weil ich habe festgestellt, in mir ist eine Quelle. Und selbst in Deutschland gibt es Orte, wo die Aufnahme bereit sind für das Wasser. Amen. Viele. Du zum Beispiel. Ich zum Beispiel. Wir sind empfänglich. Amen. Und es werden immer mehr. Ich sage, es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Weißt du, wir sind wirklich, ich glaube, wir sind wirklich an dem Tipping Point, wie man so schön auf Englisch sagt, wie sagt man das, Kipppunkt auf Deutsch, an diesem Kipppunkt, wo wirklich es in ganz großen Stil durchbricht. Amen. Aber ich sage dir, was der ganz große Stildurchbruch ist. Es ist nicht die neueste Strategie, wie evangelisiere ich meinen Nachbarn richtig. Es ist nicht der neueste, super genial ausgeklügelte Flyer, der wie berücksichtige ich alle Bedürfnisse von Verlorenen in der richtigen Art und Weise. Sondern ich sag dir, wie es passiert. Es passiert in einer Überflutung. Amen. Und ich glaube an diesem Wochenende für eine göttliche Überflutung. Und ich glaube dafür, weißt du, dass selbst wenn du hier schon in der Pause, wenn du rausgehst nachher ins Restaurant, dass du ein Überfließer bist. Weißt du, dass du nicht nur fromme Gespräche mit frommen Leuten führst, sondern dass etwas aus dir rausfließt über den Tresen zu den Leuten, die noch nicht gläubig sind, die Jesus noch nicht kennen. Amen. Also das liebe ich. Neulich sagt mir einer von unseren Leuten, die auch immer regelmäßig auf die Straße gehen, sagt, hey, neulich habe ich deine ehemalige Klassenkameradin evangelisiert. Und dann sagte ich, wie ist das passiert? Dann sagt er, ja, ich war in einem Café und da habe ich mich mit der Bedienung angefangen zu unterhalten und habe ihr das Evangelium verkündet. Und irgendwann mal habe ich irgendwie deinen Namen erwähnt. Und dann sagte sie plötzlich, ja, mit dem bin ich aufs Gymnasium gegangen. Und habe ich ihr mein Zeugnis erzählt und dann hat sie gesagt, ja, hat der Georg dich evangelisiert? Und hat er gesagt, nee, ich habe mich schon vorher bekehrt, bevor ich zu Glory Life kam. Dann hat sie gesagt, naja, das hätte ich ihm schon zugetraut. Was also wir fließen über, ob wir ins Café gehen, ob wir zu einem Klassentreffen gehen oder wo auch immer. Wir sind Überfließer. Weißt du, die Leute können nicht anders. Ich habe einen guten Freund auch seit meiner Jugend, der kommt uns öfters mal besuchen. Und eine Zeit lang hat er eine Freundin gehabt, die hat er dann mitgebracht. Und, also ist noch nicht gläubig. Und dann haben wir geredet einfach zu Hause und dann meine Frau und ich und dann bei uns kommt es halt immer irgendwann mal irgendwie aufs Evangelium. Das kommt, das fließt halt einfach so ein, weißt du, nicht irgendwie so plump oder so, aber das fließt halt einfach ein. Und dann hat er seine Freundin so angestoßen und hat gesagt, siehst du, ich hab dir's gesagt, bei denen geht's immer irgendwann mal auf das Thema. Ja, weißt du, wir sind Überfließer, wir können ja nicht anders. Amen. Die Apostel haben gesagt, hey, wir können ja nicht anders, als von dem zu reden, was wir erlebt haben und was wir gesehen haben. Wir können ja nicht anders, als von dieser Realität der Kraft, der Auferstehung, der Herrlichkeit Gottes, den Zeichen und Wundern zu reden von dem, was Gott tut. Amen. Halleluja. Ich gebe dir noch ein Zitat zum Schluss und dann aktivieren wir. Halleluja. Manche sind schon ganz schön aktiviert, aber es geht noch mehr. Zitat aus Gottes Generäle, erster Band von Robert Sliarden, Lebensbericht von John G. Lake. Am Ende seines Lebens von John G. Lake, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, wohnte er in Portland und er hatte eine Vision, in der ihm ein Engel erschien. Dieser Engel schlug die Apostelgeschichte in der Bibel auf und deutete auf die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und sagte, das ist Pfingsten, wie Gott es durch das Herz Jesu gegeben hat. Strebe danach, kämpfe darum. Ich meine, der Mann war 1906 in der Azusa Street mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, hat in Südafrika hunderte oder vielleicht sogar tausende Gemeinden gegründet, extreme Wunder gesehen, Spokane, die Heilungsräume aufgemacht, 100.000 bestätigte Heilungen in ein paar Jahren und so weiter. Das war danach. Er hat gesagt, strebe danach. Immer noch. Immer noch. Wir kommen nicht drüber raus. Strebe danach. Kämpfe darum. Lehre die Menschen, dafür zu beten. Fürbitter. Wofür solltet ihr in allererster Linie beten? Dass der Leib Christi mit Heiligem Geist und mit Feuer erfüllt wird. Amen. Und dass jeder im Leib Christi zu einem Überfließer wird. Lehre die Menschen, dafür zu beten. Denn diese Erfahrung und nur diese Erfahrung wird das Verlangen des menschlichen Herzens stillen. Und nur darin liegt die Kraft, die nötig ist, um die Mächte der Finsternis zu überwinden. Also es gibt keine politische Strategie der Welt, keine religiöse Strategie der Welt, nichts, keine christliche Strategie der Welt wird die Mächte der Finsternis in dieser Welt auch nur einen Millimeter zurückdrängen. Aber die Taufe im Heiligen Geist, sie kann es in einer Sekunde, kann sie eine ganze Stadt umkrempeln. Schau dir Jerusalem an, damals, als sie den Heiligen Geist empfangen haben. An einem Tag 3000 Leute sich bekehrt. Innerhalb von wenigen Wochen, Monaten waren es 5000 Männer. Ja, sie haben nur die Männer gezählt, sorry. Aber das heißt, es waren mindestens 10.000 mit den Frauen und dann waren es auch noch Kinder. Das heißt, du kannst davon ausgehen, konservativ geschätzt, hatte die Gemeinde zu dem Zeitpunkt etwa 20.000 Mitglieder in Jerusalem, einer Stadt, die, man weiß es nicht genau, aber die Zahlen schwanken zur damaligen Zeit zwischen 40.000 und maximal 120.000 Einwohnern hatte. 20.000 Gläubige, weißt du, so viele Juden haben sich nie mehr in der ganzen Kirchengeschichte seither überhaupt bekehrt in einer Stadt. Ja. Oder in Israel überhaupt. Amen. Aber weißt du, was war es? Was war die Ursache? Die Ursache war nicht die Beredsamkeit von Petrus. Die Ursache war nicht seine schlauen intellektuellen Gedanken über das Wort Gottes. Sondern die Ursache war die Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer. Die Ursache war die Kraft. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Er hat nicht gesagt, ihr aber werdet eine Strategie empfangen. Ihr aber werdet euch zusammentun und ein Komitee bilden in Jerusalem und gemeinsam darüber abstimmen, was die beste Missionsstrategie für die Juden ist. Das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, ihr versammelt euch in Jerusalem und ihr werdet Kraft empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem. Ganz Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Amen. Überfließer. Weißt du, der Überfluss hat sie weitergetrieben. Er hat sie weitergeführt. Aus einem ungläubigen Thomas wurde ein Missionar bis nach Indien. Also wahrscheinlich ist er in Indien in Märtyrertod gestorben, aber bis dahin ist er gekommen. Weißt du, der Überfluss hat ihn getrieben. Petrus ist bis Rom gekommen. Der Überfluss hat ihn getrieben. Paulus dann später. Weißt du, all diese Leute, sie wurden getrieben von diesem Überfluss. Dieser Überfluss sucht einen Ausfluss. Amen. Wunder dich nicht, wenn du nach diesem Wochenende dringend einen Ausfluss brauchst. Such dir einen. Such ihn dir immer wieder neu. Weißt du, damit hältst du es am Brennen. Und damit heißt es nicht, dass jeder jetzt Mitglied eines Evangelisationsteams werden muss. Kannst du, bist herzlich eingeladen. Wir haben einige Teams hier bei Glory Life. Kannst du, aber weißt du, du kannst auch ins Gebäudereinigungsteam kommen und deinen Überfluss fließen lassen. Du kannst in die Fürbitte gehen. Du kannst deinen Nachbarn das Evangelium einfach im Alltag weitergeben, deinen Kollegen und so weiter. Du kannst deinen Überfluss überall, weißt du, wo es offene Türen gibt, kannst du diesen Überfluss fließen lassen. Amen. Er macht dich zu einem Überfließer. Sag mal zu deinem Nachbarn, er macht dich zu einem Überfließer. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für die Verheißung deines Wortes. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Halleluja. Wir danken dir, Herr, für diese Verheißung, Herr. Herr, dass du uns hier auf der Erde nicht verweist, zurücklässt, als du in den Himmel gegangen bist, Jesus. Sondern du bist hier weggegangen mit einem einzigen Ziel, nämlich um vom Himmel her deinen Heiligen Geist auf uns auszugießen, Herr. Und um uns damit zu multiplikativen Multiplikatoren von dir selbst zu machen, Herr. So wie du bist, so sind wir in dieser Welt. Und Herr, wir sind es nicht durch unseren eigenen Verstand, wir sind es nicht durch unsere eigene Kraft, wir sind es nicht durch unsere eigene Machtvollkommenheit, sondern wir sind es durch deinen Geist allein. Und Herr, hier sind wir heute an diesem Pfingstsamstag. Herr, wir sind hier und wir sagen, Herr, wir wollen mehr von dir, Herr. Herr, wir strecken uns aus, Herr. Oh, wir strecken uns aus nach dieser göttlichen Erfüllung. Wir strecken uns aus nach dieser göttlichen Übernahme, Herr. Oh, komm, steh mal auf. Wir strecken uns aus nach dieser Übernahme der Kontrolle durch deinen Heiligen Geist. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wir strecken uns aus. Wir strecken uns aus, Herr. Und wir stellen uns auf deine Verheißung. Du hast gesagt, Jesus, Herr, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Heilige Geist, wird der Vater im Himmel, der göttliche Vater, der gute Vater, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und Herr, hier sind wir und wir bitten dich. Also Jesus hat gesagt, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Was heißt Glaube? Glaube heißt zuerst, du kapitulierst vor Gott, du unterordnest du dich ihm. Paulus sagt nicht umsonst, Glaubensgehorsam. Du unterordnest dich ihm, du gibst dich ihm hin. Du sagst, Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Übernimm mich, so wie du das möchtest. Übernimm mich mit deiner Herrlichkeit. Halleluja, Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Komm, wenn du sagst, ja, ich glaube, da ist mehr für mich, jetzt an diesem Wochenende, und zwar heute, jetzt und hier, da ist mehr für mich, dann mach dich einfach gerade mal bereit. Ja, gib dich einfach dem Heiligen Geist hin. Sag einfach, sag es ihm mit deinen eigenen Worten, sag, Heiliger Geist, ich gebe mich dir hin. Ich will mehr von dir. Ich will es auf deine Art. Ich kapituliere. Ich brauche dich. Ohne dich kann ich nichts tun. Aber ich danke dir, dass du mir verheißen hast, wenn ich um den Heiligen Geist bitte, dann werde ich empfangen. So mache ich mich bereit, zu empfangen vom Überfluss, von den Kraftblitzen vom Thron Gottes. Ich werde Kraft empfangen und ich werde dein Zeuge sein in Filderstadt, in Baden-Württemberg, in Deutschland, Europa und bis an die Enden der Erde. Halleluja, Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wir machen Folgendes. Ich gehe davon aus, dass praktisch alle jetzt bereits in neuen Sprachen reden, weil wir haben es heute Morgen aktiviert. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns noch tiefer reinnehmen möchte, wirklich in diese Übernahme, in diese Kontrolle des Heiligen Geistes, in diesen Überfluss, in diese Übererfüllung. Weißt du, Überfluss kommt durch Übererfüllung. Wenn du erfüllt bist, dann bist du voll. Aber voll reicht nicht aus. Es muss überfließen. Amen. Das heißt, du musst übervoll sein. Und genau das will er bewirken. Und bei den einen, weißt du, bei den einen wird es vielleicht in Form von Feuer kommen. Bei den anderen wird es in Form von einem Strom wie Elektrizität, der durch deinen Körper geht, kommen. Bei anderen, du wirst vielleicht gar nicht viel spüren, erstmal im Natürlichen. Und du solltest dich auch nicht fixieren auf irgendein Gefühl jetzt. Weil der Glaube ist kein Gefühl, sondern der Glaube ist eine Gewissheit dessen, was man erwartet, und eine feste Zuversicht dessen oder eine Substanz dessen, was man nicht sieht. Das heißt, das ist nicht eine Sache deines Gefühls und du sollst dich auch nicht auf etwas fixieren. Aber wir machen jetzt Folgendes, so hat es mir der Heilige Geist gezeigt. Ich werde jetzt gleich bis drei zählen. Okay, du kannst ein bisschen das Keyboard, können ein bisschen hochdrehen, ja, ein bisschen lauter machen. Und weil es wird gleich ein bisschen laut werden. Halleluja. Weil ich möchte gerne Folgendes machen. Ich werde bis drei zählen. Auch hier da oben, hört gut zu. Ich werde bis drei zählen. Und dann möchte ich, dass wir alle zusammen, wirklich, so laut wir können, Halleluja schreien. Okay? Und aus diesem Halleluja heraus lassen wir einfach den Heiligen Geist übernehmen. Du kannst dann anfangen, in Sprachen zu sprechen oder was auch immer. Du kannst einfach empfangen, der Strom Gottes wird durch dich durchgehen. Was auch immer passiert, lass es einfach zu. Schau nicht auf irgendjemand rechts und links. Wir sind unter uns. Verstehst du? Völlig egal. Überlass dem Heiligen Geist die Kontrolle, egal was passiert. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Niemand verurteilt dich, niemand macht sich lustig oder irgendwas, sondern so wie es für dich richtig ist, so empfängst du. So wie es bei dir ist. Du darfst schweben, wie auch immer. Du darfst dich auf den Boden wälzen. Du darfst schreien, du darfst lachen, du darfst tanzen, du darfst singen, was auch immer. Du darfst still da sitzen. Ist vollkommen egal. Okay? Aber mach dich bereit, wirklich den Heiligen Geist zum einen, wenn du noch nie wirklich eine richtige Taufe im Heiligen Geist empfangen hast, dann mach dich bereit, dass du jetzt eine mächtige Taufe empfängst. Und wenn du schon mal einmal etwas empfangen hast, dann passieren jetzt zwei Dinge bei dir. Wenn wir dieses Halleluja schreien und du dann anfängst, in Sprachen zu singen oder zu sprechen oder wie auch immer, einfach zu beten, dann wird das, was du bereits hast, reaktiviert und gleichzeitig wird Gott dir nochmal draufgeben. Er wird dir mehr geben. Weißt du, er gibt dir immer mehr. Er reaktiviert das, was in dir ist, oder er aktiviert es neu und gleichzeitig gibt er dir nochmal eine Schippe drauf. Okay, seid ihr bereit dafür? Seid ihr bereit? Hallo? Seid ihr bereit? Okay. Halleluja. Okay, dann dreht das Keyboard, dreht es voll auf. Halleluja. Und ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Halleluja. Jesus! Oh! Schnell nach vorne kommen, weil ich glaube auch gemäß der Bibel auch an die zusätzliche Wirksamkeit von Handauflegung. An einigen Stellen in der Bibel wurden Hände aufgelegt und der Heilige Geist wurde empfangen durch die Handauflegung. Hey, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Brauch schnelle Ordner, oh, ich brauch schnelle Ordner, Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, fire. Jesus, oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, we'll be right back. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich sehe, dass sie noch ein paar... Ich habe das Empfinden, da sind noch ein paar, denen wurde noch nicht die Hand aufgelegt, aber du streckst dich immer noch aus. Dann komm einfach so schnell wie möglich, drück dich einfach durch nach vorne, weil dann empfängst du auch noch. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus für dein Feuer. Oh, für dein Feuer. Voll mit dir, Feuer, Feuer. Oh, Feuer. Mein Blick fällt gerade hier in meinen Notizen auf ein Zitat von Frank Bartleman, einem der Begründer der Pfingstbewegung. Und er schreibt über die Geistestaufe und er sagt, und das hilft vielleicht noch manchen, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind oder wie auch immer. Oder sie sagen, hey, was ist das? Das hilft dir vielleicht. Da heißt es, dieses Phänomen, also die Geistestaufe, dieses Phänomen tut der menschlichen Vernunft unbedingt Gewalt an. Ich habe noch nicht zu Ende gelesen. Es zwingt dazu, diesen Teil der Persönlichkeit zeitweilig auszuschalten. Dabei ist die Vernunft das Letzte, was man aufgeben möchte. Der Verstand ist dabei völlig unwirksam. Es ist einfach übernatürlich. Wir können es von niemandem verlangen, diese Sache zu akzeptieren oder zu begreifen, der nicht bis in die tiefsten Tiefen einer totalen Auslieferung seines eigenen Verstandes und bis zur völligen Hingabe seiner menschlichen Vernunft vorgestoßen ist. Ohne diese geht es nicht. Eine Kluft ist zu überqueren, um von der Vernunft zur Offenbarung zu gelangen. Es ist das Prinzip, das der Geistestaufe zugrunde liegt. Alles Eigene muss abgelegt worden sein. Halleluja. Amen. Wow, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Komm, lass uns mal Jesus, dem Täufer, dem Heiligen Geist und mit Feuer mal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Wow. Wow. Und schau, in dieses Treibhausklima hier, nicht nur im Natürlichen, sondern im Geist. In dieses Treibhausklima hast du jetzt zum Schluss noch die Möglichkeit, ein Saatkorn hineinzusäen. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, diesen Boden zu nutzen, um im Glauben, weißt du, es geht nicht um dein Geld, sondern es geht um dein Herz, im Glauben ein Saatkorn zu säen. Weißt du, ein Saatkorn in ein Treibhaus gesät, bringt maximale Frucht, bringt schnelle Frucht, bringt vielfältige Frucht. Und deswegen möchte ich dir diese Gelegenheit nicht vorenthalten. Du darfst zu deinem Platz nochmal gehen und du darfst jetzt einfach entweder deinen Geldbeutel zücken oder eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl hervornehmen und einfach hineinsäen in diesen Boden, in dieses Treibhausklima von Pfingsten, in dieses Treibhausklima des Heiligen Geistes. Also das Wort Gottes sagt, die Finanzen, die fließen dahin, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Halleluja. Und weißt du, du bist so ein Anziehungspunkt für den göttlichen Wohlstand. Du bist es. Halleluja. Und als solcher hast du die Gelegenheit, ein weiser Sämann zu sein heute Nachmittag und wirklich in einen guten Boden zu säen. Wenn du über Livestream zuschaust, dir werden die Infos eingeblendet, wie du da geben kannst. Per Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte. Könnt ihr es einblenden oben oder seid ihr ausgenockt da im AV-Studio? Okay, dann blendet einfach die Infos ein für die, die über Livestream zuschauen. Weil dann können wir alle zusammengehen. Ist da oben noch jemand im AV-Studio? Halleluja. Einfach die Folie einblenden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Frag den Heiligen Geist, was du tun sollst. Halleluja. Weißt du, das ist gut. Weißt du, wenn du lachst beim Geben, das ist das Allerbeste. Weil das ist das, was der Sämann macht. Wenn er sät, dann sagt er, Halleluja. Ich sähe jetzt auf diesen guten Boden. Und ich weiß, die Ernte ist sicher. Und du tust es im Glauben, weißt du, du tust es in diesem Vertrauen auf das Wort Gottes. Und ich sage dir, dein Saatkorn wird Frucht bringen, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Also tu das, was er dir zeigt. Halleluja, gerade jetzt. Halleluja, Halleluja. Und dann dürft ihr hier vor Ort die Eimer durch, nein, wir sagen ja jetzt nicht mehr Eimer, sondern wir sagen Herrlichkeitscontainer oder so ähnlich. Also gib's einfach durch und dann tust du, was er dir gezeigt hat. Preis den Herrn. Jetzt direkt im Anschluss wird das Heilungsteam noch hier vorne auch bereit sein. Ihr seid jetzt so richtig gut gefüllt. Alle, die vom Heilungs- und Befreiungsteam da seid, kommt einfach gleich jetzt im Anschluss, wenn ich Schluss gemacht habe, gleich hier nach vorne, dass Leute einfach, die hergekommen sind, einfach auch um Heilung oder Befreiung zu empfangen, auch in ihrem Körper, dass sie einfach das empfangen können. Markus 16, 17, diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und wir erleben ständig, ständig, ständig mächtige, mächtige Zeugnisse. Wir werden es auch noch weiter aktivieren an dem Wochenende. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte mir jetzt da die Hand auflegen lassen, dann kannst du nach vorne kommen und dir entsprechend dienen lassen. Halleluja.